Und mal hast du einen Text überlegt? Nee! Du sollst dir einen Text überlegen, habe ich gesagt. Mensch, ich mach das so jetzt. Hör jetzt mal zu, das ist jetzt dein Song. Demokratie heißt der. Am nächsten Sonntag ist die Wahl. Ich drehe mich zum Wahllokal und mache da ein Kreuz. Du fragst mich, wen willst du denn? Ich sage, es doch scheißegal, denn scheißegal, wen man ankreuzt. Merkel regiert den lieben langen Tag und macht ständig Sachen, die ich nicht so gut finde. Demokratie, das schnall ich nie. Demokratie, das schnall ich nie. Guck dir die Schweiz an, die scheitern mit dem Volksentscheid. Da weißt du Bescheid. Da weißt du Bescheid. Das liegt an Gauss, der hat damals schon gesagt, man darf nicht alle fragen. Der hat gesagt, man muss die Elite fragen. Und deshalb sing ich euch dieses Lied über Demokratie. Das schnallt ihr nie. Das schnall ich ja selber nicht, obwohl ich bei Wikipedia Demokratie schon eingegeben hab. Was sagst du? Hast du ja doch einen Text überlegt? Ja, das hab ich, also nicht über, das hab ich 2 Jahre gehabt, den aufzuschreiben.